Abschnitt 1 aus 13 Linden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Aus dem Nethegau. Wonnig ist's in Frühlingstagen, nach dem Wanderstab zu greifen und den Blumenstrauß am Hute Gottes Garten zu durchschweifen. Oben ziehen die weißen Wolken, unten gehen die blauen Bäche. Schön in neuen Kleidern prangen Waldeshöh und Wiesenfläche. Auf die Bleiche bringt das Mädchen, was der Winterfleiß gesponnen. Und dem Hain erzählt die Amsel, was im Schnee sie still ersonnen. Sind es auch die alten Töne, die bekannten, längst vertrauten, doch die Bleicherinnen lauschen gern den süßen, lieben Lauten, gern den süßen, lieben Lauten, die in Berg und Tal erklingen. Hirtenbub und Köhlerknabe horchen auf, um mitzusingen, mitzusingen frisch und freudig, nach des Winters langen Schmerzen, all die halb vergessenen Lieder werden wach im Menschenherzen. Halb vergessene alte Lieder werden wach in meiner Seele, hätt ich nur, sie auszusingen, wilde Amsel, deine Kehle. Was die Linde mir erzählte, was der Eichenwipfel rauschte, wenn ich abends ihrer Blätter heimlichen Gesprächen lauschte, was die muntern Bäche schwatzten, hastig im Berg unterrennen, wilde Knaben, die nicht schweigen und nicht ruhig sitzen können, was die Zwerge mir vertrauten, die in fernen Waldrevieren still in Spalten und in Klüften ihren kleinen Haushalt führen, was auf mondbeglänztem Anger ich die Elben lispeln hörte, was mich des erkrauten Steines moosumkrönte Inschrift lehrte. Dies und was ich las in staubgen Lederbänden und in alten, halb erloschenen Pergamenten, will zum Liede sich gestalten. Nebelbilder steigen dämmernd aus der Vorzeit dunkeln Tagen, wispern hör ich ihre Stimmen, Freudenlaute, Zürnen, Klagen, Männer, die vor tausend Sommern durch den Nethegau geschritten, Heidenleute, Christenleute, was sie lebten, was sie litten, eines Sachsenjünglings Kämpfe mit dem Landesfeind, dem Franken, und in eigner Brust die schwersten mit den eigenen Gedanken. Einer Jungfrau stilles Weinen, einer Greisin finstres Grollen, Runenzang und Racherufe, die aus Weibermund erschollen. Frommer Mönche leises Walten, im Konvent zu 13 Linden, sanft bemüht, durch Lieb und Lehre, Trotz und Wahn zu überwinden. Ihre Hymnen, gottesfrohe, die bei Tag und Nacht erklangen, die den Sieg des Christenkreuzes jubelnd in die Berge sangen, und darein des Waldes Rauschen und dazu der Brandung Stöhnen, alles will zu einem Liede dumpf und hell zusammentönen. Sei's und sei es euch gesungen, die ihr wohnt an Ems und Lippe, Ruhr und Diemel, Neth und Emmer, alle seid ihr edler Sippe, alle sprecht ihr eine Sprache, frommer Mutter, bietre Söhne, ob sie rau im Waldgebirge, weich in Sand und Heid ertöne. Kinder, ihr der Sachsengaue, nehmt das Beste, das ich habe, gern gereicht, ist unverächtlich, auch des kleinern Mannes Gabe. Denkt, ich böt euch Heideblumen, eine Handvoll, die ich pflückte, als mit herbstlich gelbem Laube sich bereits der Osning schmückte. Rügt es nicht, wenn ich den Helden in der Heimat Farben male, dünkt er manchmal euch ein Träumer, nun, er war ja ein Westfale. Zäh, doch bildsam, herb, doch ehrlich, ganz wie ihr und euresgleichen, ganz vom Eisen eurer Berge, ganz vom Holze eurer Eichen. Heut noch ist bei euch wie nirgend Väterbrauch und Art zu finden, darum sei es euch gesungen, dieses Lied von 13 Linden. Doch ein Uhu murrt da wieder, rauh sind deine Sangestöne, und der Näteborn, der Dunkle, deucht mir keine Hypokräne. Lass das Leiern, lass das Klimpern, o, es schafft dir wenig Holdes, besseres Klingen, bestes Klingen, scheint das Klingen mir des Goldes. Und die eigene Haut zu pflegen, ist vor allem mir das Erste. Bau im Garten deine Rüben, bau im Felde deine Gerste. Lass die schimmligen Schatheken unterm Kessel rasch verrauchen. Kohlen sind's, die wir bedürfen, Dämpfe sind's, die wir gebrauchen. All den Wust papierner Träume, Grubenschätze, die vermodern, dass sie endlich nützlich werden, unterm Kessel lass sie lodern. Nur das einmal eins soll gelten, Hebel, Walze, Rad und Hammer. Alles andere, öder Plunder, flackre in der Feuerkammer. Mag es flackern, mag es flammen, dass die Wasser sprühen und zischen und der Welt zerrissene Stämme hastig durcheinander mischen. Denn das große Ziel der Großen, Zukunft ist die Einerleiheit, schrankenloseste Bewegung ist die wahre Völkerfreiheit. Lass das Klimpern, lass das Leiern, wer erfreut sich solches Schalles? Besseres Klingen, bestes Klingen, ist das Klingen des Metalles. Gelber Neidhart, alter Uhu, wohl versteh ich deine Meinung. Bist du doch der Seelenfrohen, gotterlösten Weltverneinung. O, du möchtest sie im Mörser erst zerstäuben und zerreiben, um in Tiegel und Retorte dann den Geist ihr auszutreiben. O, du wirfst sie in die Arme, gern dem Moloch unserer Tage, dass sie ganz in Rauch zergehe, nach Sibyllenwort und sage, alter Uhu, gelber Neidhart, magst dich ärgern und verdriesen, dennoch grünt ein reicher Garten, wo der Menschheit Rosen sprießen. Dennoch blüht die weiße Lilie und im Krottenheiligtume, in des Waldes fernstem Tale träumt die stille blaue Blume. Dennoch klingt es aus den Lüften, aus des Haines Dämmerungen, und die Amsel hat ihr letztes Lied noch lange nicht gesungen. Und die Nachtigall im Busen, sie wird jubeln, sie wird klagen, jeden Lenz, solang auf Erden Rosen glühn und Herzen schlagen. Ende von Abschnitt 1.